Episode 13, der Spinatmythos. Willkommen zum Vegan Curl Podcast. Jeden Tag eine Folge über Fitness, Gesundheit, vegane Ernährung und Lifestyle. Der Podcast, der dir zeigt, wie du deinen Traumkörper, optimale Gesundheit und alle anderen Ziele mit einer 100% veganen Ernährung erreichst. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Vegan Curl Podcast. Zuallererst, ihr habt ja gesehen, ich habe ein neues Intro. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eure Meinung zum Intro äußert und mir einfach unter www.vegancurl.de eine Nachricht und eure Meinung dazu schickt oder natürlich in den Bewertungen einfach hinschreibt, was ihr von dem neuen Intro und Outro haltet. Gut, das war die erste Neuigkeit. Jetzt zur zweiten. Ich habe jetzt auf der Internetseite www.vegancurl.de zu jeder einzelnen Episode einen Artikel verfasst mit um die 1000 Wörtern, der nochmal sehr im Detail das Thema der Folge wiedergibt. Also falls ihr über das Thema besonders interessiert seid oder einfach lieber lesen wollt, anstatt zu hören, dann geht auf meine Website und dort könnt ihr dann den Artikel lesen. Aber jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, wenn ich jeden Tag eine Episode mache, da gibt's doch so viele Artikel, wird doch dann total unübersichtlich. Daher habe ich ein ganz einfaches System erstellt. Ihr gebt ein www.veganköl.de/episode und dann die Zahl der Episode. Also, zum Beispiel, wenn ihr euch richtig über die richtige Ernährung für Muskelaufbau als Veganer interessiert, dann gebt ihr ein www.veganköl.de/episode 1 und die 1 einfach als Zahl. Warum 1? Weil das Thema, was ich eben gerade genannt habe, eben in der ersten Episode war. Natürlich werde ich den Link auch noch unter jeden Podcast hinschreiben, damit ihr dann sofort auf diese Seite kommt, aber nur damit ihr das System dahinter versteht. Und dies müsst ihr einfach nur als URL eingeben, einfach www.vegancurl.de/episode und dann die Zahl. Gut, jetzt zur dritten Neuigkeit, oder nicht dritte Neuigkeit, also die dritte Anmerkung. Ich habe auch noch ein Newsletter. Dort bekommt ihr jede Woche ein Muskelaufbau- und ein Fettabbaurezept, natürlich ein veganes. Und falls du das erhalten möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite www.vegancurl.de und dort wirst du dann in der rechten Leiste, musst du dann deine E-Mail-Adresse eingeben und dann nur auf Abonnieren klicken und dann bekommst du sofort jede Woche immer ein Muskelaufbau- und ein Fettabbaurezept. Das ist alles ganz einfach. Gut, zum heutigen Thema, der Spinatmythos. Bevor ich damit anfange, wollte ich auch noch sagen, ich habe auf meinem YouTube-Kanal Vegan Curl, habe ich dazu auch noch ein eigenes Video. Und falls du Eisenmangel hast als Veganer, was auch mit dem Thema natürlich zu tun hat, Spinatmythos, darauf werde ich aber jetzt gleich auch eingehen, dann geh auf meinen YouTube-Kanal Eisenmangel Vegan oder auf meine Internetseite www.eisenmangel-vegan.de. Dort habe ich eine in 30 Tage kein Eisenmangel mehr Anleitung, auf veganer Basis natürlich, wo ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie ich persönlich als Veganer innerhalb von 30 Tagen meinen Eisenmangel behoben habe. Das habe ich wirklich. Dort habe ich auch meine Bluttests mit vorher und nachher alles fotografiert und habe alles sehr wirklich transparent gehalten. Ich bin natürlich noch nicht fertig. Ich bin aktuell beim 18. Tag, aber wenn du vielleicht gerade jetzt einschaltest, bin ich vielleicht schon fertig. Wenn ich noch nicht fertig bin, dann kannst du dir ja die Videos jetzt bis zum 18. oder 19. Tag angucken und dann einfach ein bisschen warten, bis die restlichen Videos rauskommen. Gut, der Spinatmythos. Vor 50 Jahren hat eine Sekretärin bei der Eingabe von dem Eisengehalt im Spinat sich um eine Kommastelle vertan. Und alle Kontrolleure, keinem ist es aufgefallen und man dachte wirklich vor 50 Jahren, dass 100 Gramm Spinat 35 Mikrogramm Eisen besäße. Was natürlich nicht stimmt. Aber früher dachte man das eben und dann hat man wirklich Kinder und Schwangere, weil die eben einen erhöhten Eisenbedarf haben, mit etlichen Tonnen von Spinat zugefüttert. und die dachten eben dabei, dass man dadurch extrem viel Eisen aufnimmt. Heute weiß man, dass nur 3 Mikrogramm Eisen in 100 Gramm Spinat drin ist, was 10% vom ursprünglichen Wert ist, weil die eben sich um eine Kommastelle vertan hat. Das ist aber natürlich immer noch viel, 3 Mikrogramm. Wenn man das mal mit dem Eisenbedarf eines Mannes vergleicht, der liegt bei 10 Mikrogramm. Oder bei einer Frau liegt er bei 20 Mikrogramm und bei einer Schwangeren bei 30 Mikrogramm. Dann ist das 3 Mikrogramm pro 100 Gramm eigentlich immer noch viel. Und warum ist der Eisenbedarf bei der Frau so hoch? Nämlich die Frau hat Menstruation und jeden Monat eben eine Blutung, wodurch sehr viel Eisen verloren geht. Nämlich die hauptsächliche Menge an Eisen geht durch das Blut verloren. Aber jetzt zurück zum Thema. Dann sind 3 Mikrogramm Eisen eigentlich immer noch recht viel. Man müsste ja nur als Mann jetzt 300 Gramm Spinat aufnehmen, was nicht wirklich viel ist, um den Tagesbedarf an Eisen zu decken. Tja, so einfach ist das aber nicht. Nämlich dann haben Wissenschaftler die Eisenaufnahme vom Körper von jedem Lebensmittel auch analysiert, weil das ist ja wirklich das Wichtigste. Das Wichtigste ist ja, was vom Körper aufgenommen werden kann und resorbiert werden kann. Wenn fast über die Hälfte oder noch mehr einfach ausgeschieden wird, dann hilft das dem Körper ja nicht. Und da hat man eben entdeckt, dass echt wenig Eisen vom Spinat der Körper aufnehmen kann. Man hat im Spinat eine sogenannte Oxalsäure gefunden und man hat dann herausgefunden, dass die Oxalsäure dafür verantwortlich ist und die Eisenaufnahme sehr stark hemmt. Wenn man 100 Gramm Spinat isst, werden nur sage und schreibe 0,06 Mikrogramm pro 100 Gramm aufgenommen. Das sind 2% vom ursprünglichen Wert, also von 3 Mikrogramm. Also deswegen nenne ich das den Spinatmythos, weil über die Jahre von 35 Mikrogramm Spinat am Ende heute nur 0,06 Mikrogramm Spinat aufgenommen werden kann. Und das ist der Spinatmythos. Es kann von 35 Mikrogramm Eisen ursprünglich vor 50 Jahren am Ende nur 0,06 Mikrogramm Eisen aufgenommen werden können. Also ihr seht, Spinat ist nicht der perfekte Eisenlieferant, auch als Veganer nicht. Das ist einfach nur ein Mythos, dass Spinat bei Eisenmangel extrem wichtig ist und ein guter Eisenlieferant ist. Aber ich möchte natürlich den Spinat nicht schlecht machen. Er hat extrem viele Antioxidantien, Vitamine, Minerale und ist auch ein perfekter Proteinlieferant für den Veganer. Spinat war ja sogar auf Platz 5 der vierten Episode, falls ihr es noch nicht anguckt habt, dann macht das bitte, über die 5 besten Lebensmittel für Veganer. Auf dem 5. Platz und er hat ja auch sehr gute Eigenschaften und Vitamine. Aber er ist eben nicht für Eisenmangel geeignet. Gut, das war's jetzt für diesen Podcast. Ich hoffe, ihr seid aufgeklärt. Mehr Informationen über den Eisenmythos findet ihr dann, wenn ihr eingibt www.vegancurl.de/episode13 oder unten in der Beschreibung einfach auf den Link zu dem Artikel klickt. Gut, wie gesagt, ich würde mich sehr über eure Meinung und über eure Kommentare über das neue Intro und Outro freuen und auch etwas mehr in Kontakt treten. Ihr könnt mir alle eure Fragen oder Kommentare über www.vegancurl.de schicken, einfach unter Kontakt gehen und dann in den Kontaktformular euren Namen eingeben und den Betreff und einfach eure Nachricht und absenden. Oder mir einfach unten bei iTunes als Bewertung eure Kommentare hinterlassen. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes geben könntet und auch meinen neuen Newsletter abonnieren könntet. Er ist kostenlos und ihr bekommt jede Woche einen Muskelaufbau und einen Fettabbaurezept. Gut, das war's von mir, euer Niklas. Jetzt hört ihr das neue Outro. Man sieht sich. Peace. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war's vom Vegan Curl Podcast. Für weitere Informationen und Fragen gehe auf www.vegancurl.de. Falls dir der Podcast gefallen hat, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Helf mir dabei, die gesunde Nachricht zu verbreiten und für alle zugänglich zu machen. Und bis zur nächsten Folge vom Vegan Curl Podcast.